Inshallah, heute reden wir über ein wichtiges Thema, was dazu gehört eigentlich. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wir reden, بإذن الله, über Al-Ibadah. Welches bedeutet Al-Ibadah? Bidnihi ta'ala, und die Erklärung von diesem Konzept von Al-Ibadah, weil das, sage ich jetzt, die Grundlage unserer Religion ist. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Al-Ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali والأفعال الظاهرة والباطن ونعبد الله على مراده ونتبع في ذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. العبادة بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى sagt, und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen oder dass sie mich anbeten. Und wir reden über diese, بارك الله فيكم, diese Grundlage überhaupt in der Religion. Und zwar, was ist العبادة? Definieren wir العبادة und erklären wir die Unterschiede zwischen عبادة und عادة. Und wenn man ein bisschen dann Zeit hat, dann vielleicht auch ein bisschen über das Thema Al-Bid'a. Bidnihi ta'ala, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Al-Ibada, das ist ein allgemeiner Begriff. Allgemeiner Begriff für alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und ihn zufrieden macht. Von Worten und Handlungen innerlich und äußerlich. Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala so an, wie er will, subhanahu, und folgen wir in al-Ibada, in Ibada, dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sall. Barakallahu fikum, dieser Sinn von Al-Ibada musste man natürlich besser erklären und definieren, weil das ist eigentlich, warum wir erschaffen worden sind. Das ist Zweck der Schöpfung. Zweck der Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Illa, barakallahu fikum, das ist Harf istisna in der arabischen Sprache. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nur deswegen oder Zweck al-Ibada erschaffen. Liya'budun al-Lam, diese sagt man, Lamu ta'lil al-Ghaiya, heißt das in der arabischen Sprache. Das bedeutet, das ist diese eine Art von Lam, die Erklärungs-Lam ist. Das bedeutet, die Grundgabe wird durch diese Lam gemacht. Ya'budun, das ist ein Verb in der arabischen Sprache in Präsensform. Und das bedeutet, dass es jetzt und auch später. Und deshalb sagen die Gelehrten, liwahidun, liwahidun. Und das ist die Grundlage unserer Religion, dass wir Tawhid haben. Und indem wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig subhanahu wa ta'ala anbeten. Natürlich die Ayat, die mit der Anbetung verbunden sind, in Koran und die Hadithe, die in der Sunna vorkommen, Al-Ibada, die sind so viel. Jetzt schnell gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jedem Volk einen Gesandten erweckt, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbetet, أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ und meidet الطَّاغُوتِ. الطَّاغُوتِ, das ist alles, was sozusagen, was der Mensch, die Grenze, in dem der Mensch die Grenze überschreitet in Folgen, in Anbeten und in Gehorsamkeit. Und das ist hier in der Ayah, das heißt At-Taghut, das sind die Götzen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig und anbetet und kein Götzen, kein Schirk begeht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, dient Allah und begeht kein Schirk mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ihr dürft keine Beigesellung haben neben Allah, mit Allah, außer Allah, gleich Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat vorgeschrieben, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbetet und dass ihr gut zu euren Eltern seid. Und es gibt noch so viele Ayat. Von Hadithen, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit Mu'adh, radwanallahu alayhi, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die waren auf einem Esel und Mu'adh war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Mu'adh, weißt du, was das Recht Allah subhanahu wa ta'ala ist gegenüber seinen Dienern und was das Recht von den Dienern ist gegenüber Allah? Er sagte, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah und sein Prophet wissen es. Er sagte, das Recht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber den Dienern ist, dass sie Allah allein und einzig anbeten und keine Beigesellung haben. Und das Recht von den Dienern bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen von diesen bestraft, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und kein Schirk begeht. Mu'adh sagte, O Gesandter Allahs, soll ich den Leuten nicht diese frohe Botschaft verkünden? Er sagte ihm, nein, mach das nicht, sonst sie werden nicht mehr wirken, das heißt, sie werden nicht mehr praktizieren. Fayattakilu, das heißt, sie werden sagen, okay, wir sagen La ilaha illallah, wir verinnerlichen La ilaha illallah, deshalb wir brauchen nicht mehr zu wirken. Und Mu'adh hat natürlich davon berichtet, bevor er starb, weil er Angst gehabt hat, dass er das Wissen nicht weiter vermittelt. Deshalb, barakallahu fikum, Al-Ibada ist die Grundlage des Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Propheten gesandt, damit sie dazu aufrufen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Was ist Al-Ibada sprachlich? Al-Ibada in der Sprache, das bedeutet, dass man eine Straße ebnet, etwas eben zu machen, etwas dienstbar zu machen. In der Religion, das ist sozusagen, manche Gelehrten sagen, Al-Ibada bedeutet hier Tauhid, andere sagen die Gehorsamkeit. Aber eine der besten Definitionen für Al-Ibada ist von Sheikh al-Islam, rahimahullah. Und das ist diese Definition ungefähr jetzt. Das ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, mag, ihn zufriedenstellt, von Worten und Handlungen, innerlich und äußerlich. Und das ist, barakallahu fikum, hier so zu sehen, wenn wir sagen, Al-Ibada hier. Dann Al-Ibada sind Worte und Handlungen oder Taten und dann innerlich, äußerlich auch die Worte innerlich und äußerlich, genau wie voriges Mal, als wir Al-Iman barakallahu fikum definiert haben. Dann barakallahu fikum, die Worte, die innerlich sind, die sind die Worte des Herzens, das ist die Absicht des Herzens, Glas vom Herzen und so weiter. Absicht und so weiter. Die Handlungen, die innerlich sind, die sind zum Beispiel Al-Khawf, das wird, wir sagen, Furcht, Al-Khashya, Furcht, Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter. Diese Handlungen, die du im Herzen trägst, die Worte äußerlich, Koran lesen, Allah erwähne. Die sind alle äußerliche Wörter. Äußerliche Handlungen, Barakallahu fikum, Sachen, die sind zum Beispiel Ruku' im Gebet, Sujud im Gebet, Tawaf, das sind die Handlungen. Das Ganze macht Al-Ibadah, das ist die Religion. Aber wie wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Handlungen mag, akzeptiert, liebt? Und wie wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist mit diesen? Durch die Quelle. Die Quelle in unserer Religion, die sind, ja, wir müssen heutzutage wirklich über diese Quelle der Religion viel sprechen. Weil manche Leute, die Quelle ist ein Traum. Bei anderen, die Quelle ist, was der Scheich sagt. Der dritte, die Quelle ist, was sein Gelüst ist. Mir gefällt, ja, das ist gut, das ist Quelle. Mir gefällt nicht, das ist nicht die Quelle. Aber die Quelle im Islam ist, barakallahu fikum, Koran und authentische Sunna, yarhamukallah. Koran und authentische Sunna. Und aufpassen bitte. Ich möchte, dass ihr diese Grundlage lernt. Dass man auch weitergeben kann. Das wird, wenn jemand dir sagt, was ist Konzept von Ibadah in eurer Religion? Du kannst ihm sofort sagen, Ibadah ist bei uns so, wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an, indem wir wissen, es gibt Worte, es gibt Taten, es gibt Herzen, es gibt, was bedeutet, es gibt Zunge, Herz und Körper. Das Ganze ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und da kann man so erklären. Durch die Quellen wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala das liebt. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wasjudu warka'u. Allah subhanahu wa ta'ala wollen, dass wir uns niederwerfen, dass wir Ruku' machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin. Das wird, habt keine Furcht vor ihnen, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Das bedeutet, sie wurden befohlen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbeten mit lauterem Glauben, indem sie das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Indem sie das Gebet verrichten für Allah. Das Fasten, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, das Zakat abgeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Das wissen wir durch den Koran. Durch authentische Sunna, barakallahu fikum, die Beweise, zum Beispiel, Bunya al-Islamu ala khams, der Islam wurde gebaut auf 5 Säulen. Inna Allah la yarda an al-Abdi. Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit seinem Diener. Wenn er etwas isst, dann sagt er Alhamdulillah. Wenn er etwas trinkt, dann sagt er Alhamdulillah. Dadurch wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Handlungen, diese Worte liebt und dass Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist mit diesen Handlungen. Ohne die Quelle kommen wir nicht weiter. Das heißt, wenn man die Religion ohne Quelle lernt, dann wird man immer, barakallahu fikum, schweben. Du wirst immer schweben. Und ein Wind kommt, gehst du mit, der andere Wind kommt, gehst du mit. Er sagt dir etwas, dann sagt, oh, das ist richtig. Der andere sagt dir, das ist so, du sagst, das ist richtig. Und du bist die ganze Zeit wie eine Person, die steht und die steht nicht. Auf ein Bein. Einmal tanzt du rechts, einmal tanzt du links. Du weißt nicht. Aber wenn du die Quelle, wenn du die Quellen hast und wenn du die Beweise hast, die klar sind, aber Koran und Sunna, barakallahu fikum, brauchen ein Verständnis. Das heißt nicht jetzt, dass man, ich kann dir sehr viele Ayat bringen. Und die Ayat sind in Ordnung. Aber wie erklärt man diese Ayat? Wie versteht man diese Ayat? Das ist dieses Verständnis. Und es gibt ein Verständnis für Koran und Sunna. Das ist, barakallahu fikum, al-Ibadah. Deine Wörter, pass auf, ganz einfach. Deine Wörter, deine Handlungen, innerlich, äußerlich, die du für Allah subhanahu wa ta'ala machst, die du an Allah subhanahu wa ta'ala richtest, und Allah liebt das, mag das, aber wie Allah will, Das ist ein Schlüsselwort. Wie Allah will, nicht wie du willst. Nicht du betest nach deinem Kopf oder nach deinem Gelüst, fastest nach deinem Gelüst, nach deiner Meinung, meiner Meinung. Nein, nein, nein, nein, nein. Wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Wie haben wir das gewusst? Durch den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deshalb wir folgen bei al-ibadah dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und so barakallahu fikum, das ist die Definition der Grundlage unserer Religion. Das ist, und wenn man das versteht, dann weiß man, was das bedeutet. Wenn du liebst, dann liebst du erstmal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Du liebst den Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, keiner von euch wird vollkommen im Glauben werden, bis er Allah und seinen Propheten nicht so liebt mehr als alles. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, keiner von euch ist vollkommen im Glauben, bis er mich mehr als sein Kind, sein Vater, sein Vermögen und das ganze, die ganze diesseitige Leben liebt. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Überlieferung? Dass du, wenn du sagst, ich liebe Allah, dann musst du für Allah subhanahu wa ta'ala alles tun. Weil du ihn liebst, dann machst du das, was er von dir will. Und wenn man sagt, ich liebe den Propheten, dann sollte man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und nicht, dass man sagt, ja, nee, meine Kinder, meine Familie, mein Vermögen, meine Interesse. Nein, du musst das mehr lieben. Aber barakallahu fik, mit dem richtigen Verständnis. Und dieses Verständnis ist Verständnis von Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und den anderen Sahaba, radhiallahu alayhim, und Tabi'in und Taba'at Tabi'in. Verständnis von As-Salaf, As-Salih, radhiallahu alayhim, von den besten drei Generationen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Die besten unter den Menschen sind in meiner Generation, in der nächsten Generation und in der übernächsten Generation. Warum? Indem sie den Islam richtig verstanden haben. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wenn man al-ibadah richtig praktiziert, dann wird man dafür Lohn bekommen. Und dieser Lohn, das sind zwei Themen. Einmal ein schönes Leben führen. Schönes Leben führen. Glaub mir, wenn wir Muslime Allah richtig anbeten, dann werden wir das schöne Leben haben. Deshalb sagt ein Gelehrter, der hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dann haben sie ihm gesagt, was tust du? Er hat gesagt, ich bete, ich mache etwas, wenn die Könige und ihre Kinder das kosten, die werden mich beneiden für das, was ich mache, und die werden kämpfen, damit sie das bekommen, was wir haben in unserem Herzen. Und er meinte, dass er Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und dass er Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Das ist die Sache. Aber diese Leute haben verstanden. Die haben das genossen. Meine, bei uns heutzutage, du merkst ja, viele Leute merken das. Wenn er beten will, der will schnell, schnell beten, damit er zu Ende kommt. Der will etwas machen, nur zu Ende. Fertig. Aber diese Leute haben das genossen. Das heißt, wenn er betet, dann fühlt er sich wohl. Das ist das Gleiche wie manche zum Beispiel, der hat ein Hobby und der macht dieses Hobby, dann fühlt er sich froh und wohl und lacht und so weiter. Bei diesen Leuten war ihr Fasten, wenn sie fasten, das war warm, 50 Grad. Der fastet bei 50 Grad und er genießt das. Der betet Surat al-Baqarah in ein Rak'a und er genießt das. Der gibt sein Vermögen für Allah und er genießt das. Weil sie Al-Ibadah verstanden haben. Deshalb derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, bekommt ein schönes Leben. Bekommt ein schönes Leben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer rechtschaffen es tut, Mann oder Frau, und ist gläubig, der wird ein schönes Leben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Der wird schönes Leben führen. Und am letzten Tag wird besser vergolten, als was diese Person im Leben gemacht hat. Also der wird auch den Lohn bekommen, besser als was er in diesem Leben gemacht hat. Deshalb das erste, das schöne Leben, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbietest. Das zweite ist Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle ins Paradies bringen. Das ist Barakallahu fikum. Das ist Fakt. Allah hat dir ein Recht gegeben. Überleg dir, dein Schöpfer, dein Herr, der gibt dir ein Recht. Wer sind wir Menschen? Was sind wir eigentlich? Allah subhanahu wa ta'ala kann mit einem Wort uns vernichten. Allah kann mit einem Wort uns so etwas anderes machen. Und trotzdem Allah tafaddulan, fadlan, huldmäßig, als so Gabe, der hat gesagt, O Diener, du hast ein Recht bei mir. Wenn du mich allein und einzig anbetest, kein Schirk begehst, wenn du diese Ibadah praktizierst, dann wirst du ins Paradies kommen und ich werde mit dir zufrieden sein. Was wollen wir mehr als Menschen? Subhanakallahu fikum. Das ist Al-Ibadah. Das ist Al-Ibadah. Und wenn wir über Ibadah sprechen, dann sprechen wir über Religionen. Das heißt, wir sprechen über religiöse Handlungen. Religiöse Handlungen. Allgemein, Worte. Das ist hier, wenn wir von Al-Ibadah sprechen. Dann etwas, es gibt etwas, das nennt man Al-Ada. Al-Ada, Al-Ada, das ist die Gewohnheit. Das ist die Gewohnheit. Und Barakallahu fikum, Al-Ibada ist Religion, Al-Ada ist Leben. Was ist Al-Ada? Al-Ada ist etwas, was gemeinsam ist. Unter den Menschen. Unter den Menschen. Ob sie Muslime sind, nicht Muslime. Egal. Jeder Mensch hat das. Macht das. Praktiziert das. Schlafen. Essen. Trinken. Bekleiden. Handeln. Kaufen. Verkaufen. Das sind alle Adat. Heiraten. Das sind alle Adat, das sind alle Gewohnheiten der Menschen. Und Al-Ada, Barakallahu fikum, auch in unserer Religion gibt es bezüglich Al-Ada auch ein Kapitel im Islam. Das bedeutet, der Islam auch sieht Al-Ada. Manchmal, weil manchmal die Gewohnheiten werden auch in der Religion bestätigt. Wie zum Beispiel, was bedeutet Reise? Das hat mit Gewohnheit zu tun. Was bedeutet zum Beispiel bei Morgengabe geben, das hat mit Al-Ada zu tun. Und Al-Ada ist hier in Ordnung. Bei Kauf und Verkauf, da wird Al-Ada angeschaut. Zum Beispiel, du bist in einem Land und die Leute, die kaufen und verkaufen. Was ist mit Kauf und Verkauf? Da sieht man die Gewohnheit der Leute. Das heißt, etwas, Barakallahu fikum, Al-Ada, ist das Gemeinsame von Handlungen und Taten im Leben gemeinsame zwischen Muslim und Nicht-Muslim. Okay? Beispiel: Schlafen, Essen, Trinken, Bekleiden und etc. Jetzt, Barakallahu fikum, nachdem wir jetzt über Al-Ibada sprechen, zum Beispiel ein Auto ist von Adat oder Ibada, das ist von Adat. Ein Pferd von Adat, Pferd reiten. إسعادات أين ميكروفون فون عادات أين هذه كاميرا Das auch, das gehört zu Adat, das gehört zum Leben. Das gehört zu Lebenssachen. Und da haben wir zwei Regeln. Barakallahu fikum, lernt diese zwei Regeln. Eine Regel ist für Ibadah und eine Regel ist für Adat. Die Regel für Ibadah, schau mal, Al-Aslu fil Ibadati al-Man'u. Al-Aslu fil Adati الحل Pass auf. Die Regel bei Ibadah ist Verwirrung. Du darfst keine Ibadah erfinden oder du darfst nicht sagen, das ist Ibadah. Außer mit Beweis. Regel bei Ibadah. Al-Asl fil Ada al-Hil. Die Gewohnheiten, die sind normalerweise erlaubt. Die Gewohnheiten sind erlaubt. Die Al-Ibadat sind verwirrt. Hier brauchst du einen Beweis. Einen Beweis. Damit diese Ada zu Ibadah wird. Und für Ibadah brauchst du immer Beweis. Damit du weißt, dass das Ibadah ist von Koran und authentischen Sunnah. Warum, Barakallahu fikum, rede ich über dieses Thema? Damit wir diesen Unterschied verstehen. Nicht, dass wir die Sache ineinander bringen. Wie zum Beispiel heute Tradition und Religion. Ihr merkt, dass viele Leute Tradition und Religion ineinander gemischt haben. Bei manchen Leuten die Tradition, die denken, das wäre Religion. Und manche, die denken, Religion ist Tradition. Und wir sagen im Islam, das ist nicht so. Es gibt klare Trennung zwischen Religion und Tradition. Religion ist immer mit Beweis aus Koran und Sunna. Tradition ist immer erlaubt, solange das nicht gegen die Religion verstoßt. Und solange wir keinen Beweis haben, der das Erlaubnis aufhebt. Alle Getränke sind erlaubt. Alle Getränke sind erlaubt. Außer, was wir mit Beweis haben, dass es haram oder ist oder makruh ist. Wir haben dann Beweis, dass alles, was Berauschendes ist, ist verboten. So haben wir Barakallahu fikum, diese Ada ist es jetzt verboten geworden. Das ist eher jetzt, wenn du kein Alkohol trinkst, dann machst du ein Ibadah und nicht mehr Ada. Und so weiter. Barakallahu fikum, sagt Allah. Eine Ibadah bleibt immer Ibadah. Und die wird niemals Ada. Und ein Ada bleibt immer Ada und niemals Ibadah. Pass auf jetzt. Aber man könnte für ein Ada Lohn bekommen. Ja. Du kannst für eine Gewohnheit Lohn bekommen. Aber das heißt nicht, dass es Ibadah geworden ist. Zum Beispiel, eine Person sucht nach Halal-Essen und er kauft nicht Haram. Seine Suche nach Halal ist an sich selbst dann mit Lohn verbunden. Beweis dafür, der Prophet ﷺ sagte, وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَ. Das heißt, wenn jemand, أَحَدِكُمْ صَدَقَ. Das heißt, wenn jemand mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hat, dann bekommt er dafür Lohn. Da hat man gesagt, man befriedigt seit Begierde und bekommt dafür Lohn. Da hat er gesagt, wenn er das in Haram tut, wenn das in Haram tut, ist das nicht Sünde? Da haben sie gesagt, ja, das ist Sünde. Der sagt, wenn er das in Halal tut, dann bekommt er dafür Lohn. Dann bekommt er dafür Lohn. Als Beispiele hier, ich denke, ich muss hier ein bisschen nur Beispiele geben, damit ihr versteht, nicht, dass man falsch versteht, als ich gesagt habe, Verwirrung. Das heißt, wenn du eine religiöse Handlung machst, du brauchst immer Beweis von Koran und Sunna, authentischen Sunna. Aber bei Adat, du brauchst nicht einen Beweis. Also du willst etwas essen, etwas trinken, du willst handeln. Normalerweise ist alles ist erlaubt. Außer, dass du was von der Religion hast, dass das nicht erlaubt ist. Beispiel. Ich will von dir was kaufen. Sag dir, das ist erlaubt, das ist normal. Aber wann ist das nicht normal? Verkaufst du mir dein Auto? Sag dir, ja. Sag ja, okay, aber ich kann dir jetzt nicht zahlen. Sag mir, okay, kein Problem. 5% Zinsen pro Monat und dann kannst du nehmen. Das ist jetzt haram geworden, weil man etwas haram macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und so, barakallahu fikum, man sollte das verstehen. Das wird ein Ada, wird zu Ibada, wenn wir Beweis haben. Aber normalerweise, Ada bleibt Ada, Ibada bleibt Ibada. Zum Beispiel, Bart. Bart. Ein Kafir hat Bart, ein Muslim hat Bart, ein Buddhist hat Bart, ein Christ hat Bart, die Juden haben Bärte, auch Kommunisten haben Bärte. Es war bekannt früher, die Kommunisten haben immer lange Bärte getragen und so. Aber ist Bart normalerweise ursprünglich ist Ada. Aber weil der Prophet sagte, lasst eure Bärte wachsen, pass auf, lasst eure Bärte wachsen. Dann ist dieser Bart nicht mehr Ada, sondern Bart ist Ibada geworden. Wenn du dein Bart wachsen lässt, dann dienst du Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb sagen einige Gelehrten, das ist Sunna. Was meinen sie mit Bart Sunna? Die meinen nicht diese Sunna, was die meisten verstehen. Das bedeutet empfehlenswert. Nein. Das bedeutet Bart, weil das normalerweise Ada ist. Und durch die Aussage vom Propheten ist so Ibadah geworden, dann sagen sie Sunna, das bedeutet von der Religion. Hier Sunna bedeutet von Religion. Aber was ist das Urteil des Bartes? Der Prophet macht. Und wenn er sagt Macht, und wenn er sagt Macht, dann ist das Befehl. Und Befehl heißt Pflicht. So, barakallahu fikum, da sollen wir aufpassen. Wenn man aber eine Ada, passt auf bitte, eine Ada, zu Ibadah erklärt ohne Beweis. Eine Ada zur Religion erklären ohne Beweis, dann macht man Bid'a. Dann macht man Bid'a. Wenn man eine Ada mit Ibadah verbindet ohne Beweis, dann macht man nochmal Bid'a. Manche Leute verstehen das nicht, wenn die großen Gelehrten sagen, diese sogenannte islamische Naschid, dass diese Bid'a ist. Sag wie? Wenn man ein bisschen so singt, Bombenfall auf Irak und Philistin. Ja, ist das Bid'a? Subhanallah. Ja, die verstehen das nicht, was die Gelehrten damit meinen. Normalerweise zu singen. Oder lassen wir singen. Sagen wir, was sollen wir? Gesang sprechen. Okay? Ha? Ist egal, sprech Gesang oder so. Ist das normalerweise Religion oder Ada? Ada. Da, weil der Muslim macht alles mal. Jetzt aber, wenn du sagst, islamische Gesänge, was hast du hier gemacht? Du hast diese Ada vom Islam gemacht. Also du hast jetzt eine Gewohnheit zu Religion gemacht. Deshalb sagen sie, das ist Bid'a. Weil einige Leute, wenn sie singen und wenn sie tanzen, die sagen dir, wir kommen näher zu Allah dadurch. Deshalb, der macht Hai, Hey, und er singt Allahu Allahu, La ilaha illallah. Der sagt Ilahi. Damit sagt, ich bin näher zu Allah jetzt. Und deshalb sagen die Gelehrten, das ist Bid'a. Wer sagt, wenn man singt, dass dies Ibadah ist? Versteht ihr? Barakallahu fikum. Die Sache, im Islam sollen wir sehr präzise sein, wenn wir über etwas von der Religion sprechen. Nicht, dass man etwas sozusagen nach seinem Kopf macht. Alles, ja, was ist los? Warum ist das schlimm? Warum ist das schlimm, sagt man. So, barakallahu fikum. Oder man verbindet ein Ada, man erklärt ein Ada zu Ibada, Ada von den Leuten, zum Beispiel, es gibt bei manchen Ländern, wenn sie ein Kind bekommen, dann holen sie sofort für das Kind bestimmte Sachen und sagen sie, ja, das ist die Sunna vom Propheten. Die Frage ist, wo ist die Sunna des Propheten? Wo hat der Prophet das gesagt? Wo hat er das gemacht? Wo ist Beweis vom Koran? Sunna gibt es nicht. Das ist normalerweise Tradition und die Leute haben das als Religion erklärt. Deshalb, das ist Bid'a geworden, weil diese Verbindung, das ist nicht in Ordnung. Wir machen langsam, okay? Das wird Ibadah haben wir verstanden, Adah haben wir verstanden. Adah bleibt Adah, Ibadah bleibt Ibadah. Adah könnte mit Lohn sein an sich selbst und Adah könnte Ibadah werden durch einen Beweis von Koran und Sunna. Beispiel Bart. Okay? Bis jetzt Bahnhof oder verstanden? Kein Bahnhof. Man nicht, dass ich allein rede. Versteht ihr? Möchte, dass ihr versteht, was wir sagen. Jetzt kommen wir zu diesem Thema. Und zwar, wir sprechen jetzt zum Beispiel über Bid'a. Was ist Bid'a? Was ist Bid'a? Bid'a, barakallahu fikum, ist eine Methode, die erfunden ist in der Religion. Und man beabsichtigt damit, die Religion zu praktizieren und näher zu Allah zu werden. Das wird etwas, was man macht, was man zusätzlich macht in der Religion. Und da meint man, ich bete Allah damit. Und deshalb, barakallahu fikum, die Bid'a ist sehr gefährlich. Bid'a ist gegen die Ibadah. Weil die Bid'a, die macht unsere Ibadah ungültig. Und hier, barakallahu fikum, sage ich euch etwas, was ich immer erkläre. Ich meine, wir erklären das viel, aber ich wiederhole das absichtlich in vielen Städten, weil das Grundlage ist. Ich möchte, dass man das versteht. Und zwar, Al-Ibadah normalerweise, das hat entweder Zeit oder Ort oder Zahl und Art und Weise. Okay? Das sind die Themen, die mit Ibadah verbunden sind. Das ist eine Ibadah machst du an bestimmte Zeit. Du kannst nicht Ibadah an einer anderen Zeit machen. Du kannst nicht Frühgebet zum Beispiel zu Maghrib beten. Und du kannst nicht Sunnah von Fajr, du machst das nach Dhuhr. So, für mich ist das so. Aber wieso? So, kein Problem. Und? Es geht nicht. Es gibt Zeit für Ibadah, dann musst du die Ibadah in dieser Zeit machen. Es gibt Ort für Ibadah, dann musst du die Ibadah an diesem Ort machen. Es gibt Zahl von Ibadah, dann musst du die Zahl, dann musst du dich daran halten. Und es gibt Art und Weise von Ibadah, dann machst du die Ibadah nach dieser Art und Weise. Und das haben wir durch den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bekommen. Wenn du etwas hier von diesem anders machst, in der Absicht, dass du Religion praktizierst, dann begehst du das. Nochmal, zum Beispiel eine Person fastet nicht einen Tag. Das ist Haram. Aber eine Person kommt und sagt, wir fasten alle am 13. April, weil das ein schlechter Tag ist und sowas. Die Leute sagen, Freitag, den 13. von April, das schlechteste Fasten wir. Dann begehst du Bid'a. Woher hast du das, dass man am 13. Freitag von April fastet? So, aufpassen, barakallahu fikum. Deshalb, die Art und Weise zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir machen, wenn ich immer Allah sage, dann mache ich meine Hand zu. Ihr habt das nicht gesehen. In manchen Ländern, wenn sie sagen, Mohammed, die machen alle. Mohammed. Ich war in Khutbat al-Jumu'ah, sage, waqala sallallahu, waqala Mohammed. لا محمد وسوي شاف ذاك بس بس لوس بدي بس ضايقين نسو فندي هيغن محمد الرسول الله دم خلص تزود دس بركة يا وإذا بارك الله فيكم ديزا أرت من فايز فو يعطي دس من أولا دزول كمان يخصم رويش من دلويت من ذاك دس بارك الله فيك زاك الله خير إتفاس أو ستيزن عبادة غاوس سكومن دم بجيت من إنفيدا حرام وده بجيت من بدعة بدعة بجيت من إن دي من دين دس من نيات سو الله ذغط دوك ديزا أكسيون واس من مخت وسبت سولتي من بارك الله فيكم هي ديزة غاي تيمة فون غاي تيمة فون هناندا وانت شايدن العبادة العادة وانت البدعة العبادة اسألة فس الله سبحانه وتعالى ليبتم معك und wir haben das durch die Quellen von Koran und Sunna, dass das Religion ist. Al-Ada, die Gewohnheiten des Lebens, die Normalität des Lebens, die Handlungen und alles, und das normalerweise erlaubt. Al-Bid'a ist etwas in die Ibada einzuführen oder Ada als Ibada zu erklären oder Verbindung zwischen Ada und Ibada zu machen ohne Beweis. Das sind die drei Themen, die ich heute, barakallahu fikum, erklären wollte. Es gibt noch natürlich Erklärungsbedarf, da könnte man euch viele Beispiele geben, da wo man unterscheidet. Aber ich möchte, dass ihr das versteht, barakallahu fikum. Damit man auch etwas versteht. Heutzutage, wenn du jemanden sagst, das ist Bid'ah, der sagt dir, wo es beweist, dass es Bid'ah ist. Subhanallah. Der sagt, wo ist der Beweis, dass es Bid'ah ist. Eine Person macht etwas Neues in die Religion, führt etwas neu und sagt ihr, wo ist der Beweis, dass das verboten ist? Meine, normalerweise der Behaupter bringt seinen Beweis oder der andere bringt seinen Beweis. Ich behaupte, du hast mir zum Beispiel mein Auto Beweis bringen oder du? Ich muss Beweis bringen, dass du das gemacht hast. Und wenn jemand behauptet, macht Bid'a und sagt, das ist Ibadah. Wer bringt den Beweis? Wer soll den Beweis bringen? Der Behaupter. Und nicht derjenige, der sagt, ich praktiziere die Religion nach Koran und Sunna. Und das ist heute, sage ich, katastrophal geworden. Aber trotzdem, für die Leute, die euch sagen, wir wollen einen Beweis, dann sagst du, kein Problem, mit Vergnügen. Der Prophet sallam sagte, man amila amalan leysa alayhi amruna fahuwa radd. Wer etwas tut, was nicht unserem Auftrag ist, ist zurückzuweisen. Bitte schön, das ist Beweis. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Hat er damit befohlen? Hat er gesagt, dass das von Religion gibt es von Koran, gibt es von Sunna? Ah, pass auf, der bringt dir sofort. Der bringt dir sofort. Sag ja, Allah sagt, waskurullaha zikran kathira. Erwähnt Allah viel. Deshalb kam Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu alayhi, da muss die Leute waren Kreise. Und einer sitzt hier und der wirft einen Stein, der sagt 100 Mal Allahu Akbar, 100 Mal Subhanallah und so weiter. Abu Musa ging zu Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud kam zu ihm, der sagt, was ist los mit euch? Habt ihr bessere Religionsführung als der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Oder macht ihr die Tür von Bid'a, von Dalal auf? Dann haben sie gesagt, wir wollten Gutes. Der hat gesagt, es gibt viele, die Gutes beabsichtigen, aber die werden das nicht erreichen. Uddu sayyatikum. Erzählt eure Sünden, was ihr macht, ist Sünde. Subhanallah, eine Person sagt Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah und der macht dabei Sünde. Manche Leute sagen, jetzt wenn wir Allah erwähnen, ist Sünde. Nein, du kannst Allah erwähnen, aber nach der Sunna. Aber weil du Allah nicht nach der Sunna erwähnst, dann machst du Sünde. Weil sowas nicht bekannt ist. Und deshalb hat er ihnen gesagt, das ist falsch, was ihr geht. Er hat ihnen nicht gesagt, erwähnt nicht Allah. Er hat ihnen nicht gesagt, keine Erwähnung. Er hat gesagt, ihr müsst das so machen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deshalb, was Ada ist, bleibt Ada, was Ibada ist, bleibt Ibada. Und was Bid'a ist, ist Bid'a. Und wir sollten unsere Religion so praktizieren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns das gezeigt hat, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan, damit unsere Handlungen nicht vereitelt werden. Pass auf, unsere Handlungen werden vereitelt. Wenn jemand Bid'ah begeht, dann gibt es keinen Lohn. Kein Lohn. Lohn ist weg. Also man sollte lernen, man sollte nach Beweisen handeln, aber mit dem richtigen Verständnis. Deshalb sagt man, وَكَمْ مِنْ مُعِيبًا قَوْلًا صَحِيحًا وَعِلَّتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. Es gibt viele Leute, die eine richtige Aussage kritisieren, aber die Aussage ist richtig, aber die haben falsch verstanden, weil sie nicht verstehen, was gesagt wird. Und heutzutage merkt man in der islamischen Welt allgemein, man versteht nicht die Aussagen von den Gelehrten und da fängt man die Gelehrten zu kritisieren. Nicht, weil die Gelehrten falsch gesagt haben, sondern weil die Leute nicht verstehen, was die Gelehrten gesagt haben und was sie das erklären. Und in vielen Themen findet man, barakallahu fikum, mittlerweile bei Muslimin, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von uns annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Okay, wenn die Schwestern auch Fragen haben, die können das schreiben und mit einem kleinen Kind vielleicht barakallahu fikum hier. Zettel unter der Tür ist kein Problem, sagt er. Vertrauenswürdige Überlieferung. Du hast gesagt, ich habe das weiter überliefert. Na. Das heilt ja, weißt du? Ha? Wir machen das immer. Ja, vertrauen Sie. Al-Isnad, das ist Isnad. Ja. Bitte schön. Alaikum salam. Also muss ich auf dem türkischen Moschee, da wird nach dem Entwicklung sowas aufgemacht und ich weiß auch nicht, wie wir irgendwas machen. Wir machen gemeinsam nur, oder ist das? Nicht nur in türkischen Moschee, aber hier. Weil die Türken viel sind und weil sie die Ersten waren, die in Deutschland waren und die haben auch Moschee gebaut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reichlich belohnen für das, was sie gemacht haben. Okay, die haben zum Teil Katastrophen gemacht hier, Bid'a-mäßig und sowas, die haben das verbreitet überall. Die haben uns kaputt gemacht. Es gab einige von ihnen, die haben Freitag am Samstag gebetet, in 60er Jahren. Aber trotzdem sage ich, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute belohnen für ihre Arbeit. Ach, barakallahu fik, ihr müsst das verstehen. Ihr müsst das verstehen. Warum kam das dazu, dass bei den Türken oder bei Tunesien zum Beispiel oder bei manchen Leuten, dass du so viele Bid'as siehst? Sag dir warum. Es gab diesen Atashirk. Kennst du Atashirk? Ja, hast du von Atashirk gehört? Atashirk kam. Ja, Atatürk, das ist Atashirk. Atashirk, barakallahu fikum, kam und er hat alles, was mit dem Islam ist, der hat das vernichtet. Übrigens, seine Mutter war Dönemer-Jüdin. Die war eine Dönemer-Jüdin. Seine Mutter von Atatürk, von Mustafa Kemal Atashirk. Seine Mutter war von dieser Dönemer-Jüdin. Diese Dönemer, die sind eine Gruppe, die, das war, es gab eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist in der Geschichte bekannt. Die hieß Sabatawi. Dieser Sabatawi, der hat damals behauptet, der wäre Al-Masih alayhi salam. Der hat gesagt, ich bin zurückgekommen, ich bin Al-Masih. Und dann hat er gesagt, der ist Al-Masih, der Messias. Und dann, was haben damals die Juden, was haben sie? Und der hat eine Hure aus Polen und ihr Bruder, die waren seine Botschafter. Echt, das war so in der Geschichte. Der hat sie genommen, damit sie für ihn werben. Dann haben die Juden damals dort in der Türkei, und dann natürlich damals war Sultan und die Muslime haben noch ein bisschen Karama und Izza, nicht wie heute, wir sind kullu sharin bima yasha'u yazidu. Jeder kann uns verkaufen, kaufen wie er will. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Barakallahu fikum, da haben sie beim Sultan Schakwa gemacht. Das heißt, die haben sich beschwert. Die haben gesagt, es gibt eine Person, die behauptet, der ist Prophet. Und nach eurer Religion, der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet. Dann hat ihn den Sultan genommen und der hat ihm gesagt, schau mal, wenn du Prophet bist, wenn du Al-Masih bist, in unserer Religion, Al-Masih wird nicht, der kann nicht getötet werden, Al-Masih. Und deshalb, wir werden dich herstellen und dann holen wir Pfeil und Bogen. Und wir schießen auf dich. Wenn du getötet wirst, dann bist du ein Lügner. Und Alhamdulillah, dann haben wir dich weg. Und wenn du nicht getötet wirst, dann bist du wirklich Messias, dann werden wir auch dir folgen. Der Mann weiß, dass er Lügner ist. Der fragt selber. Der hat gesagt, okay, was willst du mir? Der hat mir gesagt, du nimmst den Islam an. Er hat gedacht, der hat gesagt, okay, ich nehme den Islam an. Dieser Mann hat seine Anhänger gesagt, ihr zeigt nach außen den Islam, aber ihr seid im Herzen die Anhänger von ihm. Und die heißen Dönemer. Die heißen Mustafa, Ahmed, Ibrahim und alles. Die zeigen sich nach außen Muslime, aber nach innen sind. Und diese Leute sind bis vor kurzem die Leute, die immer die Presse und Medienorgan in den muslimischen Ländern in der Hand gehabt haben. Mhm. Damit ihr wisst, woher kommt das Ganze. Auf jeden Fall, diese Dönemer, die Mutter von Atatürk war von ihnen. Und dieser Barakallahu fikum, Atatürk hat alles versucht, damit die Muslime den Islam vergessen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat Stühle in den Moscheen gemacht. Der hat Huren auf die Straße geschickt, die haben Hijab angehabt, damit die Leute kein Hijab mehr tragen. Der hat die Gelehrten des Islam getötet. Der hat so schlimm gemacht. Und subhanallah, einige, die haben eine Gruppe von Kindern mitgenommen, die gingen in den Kellern. Die blieben in den Kellern und die haben den Kindern Koran heimlich beigebracht, damit die Leute Koran nicht vergessen. Und deshalb einige Leute, die haben sozusagen fast, den Islam war weg. Und deshalb haben manche Leute gesagt, okay, wir machen bestimmte Sachen, damit die Leute noch sozusagen an Islam festhalten, damit sie den Islam nicht mehr vergessen. Wie zum Beispiel auch in Tunesien, zur Zeit von diesem Al-Habib, wie soll ich sagen, Al-Baghib, Al-Baghib Burqayba und dann diesen Shaitan, Teufel, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verdammen, dieser Ibn Ali. Barakallahu fikum, sagt Allah, diese Kuffar, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die wollten den Islam vernichten von Tunesien. Deshalb manche Gelehrten, die haben gesagt, okay, wir lesen bei Gräbern Koran, wir machen das, damit die Leute den Islam nicht vergessen. Damit die Leute den Islam nicht vergessen. Sondern wir machen lieber Bid'ah, als der Islam geht weg. Und von hier kam das. Dass viele Leute Bid'ah begehen und die denken, das ist Islam. Weil die Gelehrten dann gestorben sind. Es gibt keine Gelehrten. Die Leute sind weit von der arabischen Sprache. Ich meine, was dieser Atatürk gemacht hat. Das erste ist, der hat die arabische Sprache weggeschafft. Die osmanische Sprache war Arabisch. Die haben damals, die Türken haben Arabisch geschrieben. Und du hast gefunden, die Leute sprechen auch Arabisch. Aber was hat er gemacht? Der hat alles, was mit dem Islam ist, vernichten wollen. Deshalb siehst du die Sache bei diesen Leuten. Viele Leute wissen nicht, die haben kein Koran gelernt, die haben keine Sunna. Für sie ist neu diese Sache. Und deshalb, Barakallahu fikum, ich sage damit, ich will nicht jetzt rechtfertigen, dass die Leute Bid'ah begehen, aber langsam mit diesen Leuten. Wir wissen, dass das viel Bid'ah gemacht wird. Aber sage ich jetzt, das ist keine Entschuldigung, das ist keine Rechtfertigung. Aber langsam mit ihnen. Du machst nicht mit ihnen, was sie machen. Nach dem Gebet und sowas, was sie tun. Aber bitte seid barmherzig mit diesen Leuten. Nicht, dass man Hass gegen sie entwickelt. Die wissen nicht. Die wissen nicht. Schau mal, weißt du, warum manche von ihnen grüne Kappe tragen oder grüne Mütze tragen und die anderen tragen weiße? Was bedeutet bei manchen von ihnen? Grüne bedeutet Hajji. Weiße bedeutet kein Hajji. Grüne bedeutet, der hat die Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam besucht und weil dort gibt es diese grüne Kuppel, dann trägt er grün. Und der andere trinkt weiß, das wird, der war noch nicht da. Bei manchen, nicht bei allen. Also, weißt du, wenn du von Marokko nach Malaysia und Indonesien fährst, dann wirst du Millionen. Ich meine, wirklich, das ist eine Herausforderung, dass man jetzt alle Bid'ah sozusagen in einem Buch schreibt. Ich denke, du wirst nicht fertig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Deshalb langsam mit den Leuten, das ist Bid'ah, was sie machen. Du kannst bei ihnen beten, solange die Aqidah von den Imamen und von den Leuten, sage ich jetzt, nicht Schirk und Kufr ist. Sonst kein Problem. Wenn sie Asha'ira, Maturidi hier sind, kein Problem. Allah ta'ala ala wa'ala. Nein. Schau mal, Nasheed hat verschiedene, sage ich jetzt Nasheed. Es gibt erstmal Gesang ohne Musik. Da sagt man, das ist wie gesungene Gedicht. Reimen für Kinder vor dem Schlaf. Kinder vor Schlaf. Reimen für Kamele. Kennt ihr das? Das heißt Al-Hida. Nicht Hida, Schuhe. Hida. Man hat für die Kamele etwas zu sagen gereimt, dann sind die Kamele schneller gelaufen. Ja. Und die Frauen waren auf Kamele und die machen so. Der Prophet sagte dem Sahabi, der hat ihm gesagt, Rifqan bil Qawarir. Langsam für die Gläser. Die Frauen. Das ist aber Barakallahu fikum. Und dann, pass auf, dann gibt es diese Gesänge mit Musik. Und dann gibt es das, was die Leute nennen Ilahi. Ja. Was ist jetzt erlaubt, was nicht? Reimen für Kinder ohne Musik, kein Problem. Hauptsächlich die Wörter müssen gut. Gesänge, die man zum Beispiel für Kamele und sowas, kein Problem. Gesang, normal, Gedicht zu singen, ist es kein Problem, solange keine Musik und nicht wie eine Art so und nicht für alle Leute, sondern kleine Mädchen, kleine Jungen, Frauen bei Hochzeit und so weiter. Gesang mit Musik oder singen mit Musik und sowas, haram. Ilahi müssen wir das, was du meinst, jetzt Nasheed. Da haben wir zwei Arten oder drei Arten. Etwas, was mit Musik ist, das ist haram. Nasheed, was die Absicht dabei ist, Absicht, pass auf jetzt, Absicht als Ibadah. Das wird, wenn ich Nasheed höre, dann wird mein Herz ruhiger und sowas und später Allah Sufi-mäßig. Ja? Kennst du das? Adnan Oktar, Harun. Und sag, was ist Techno? Diese Frauen, die neben ihm sitzen, ja, Latif. Khoja, wie lobst du mich? Ich liebe dich mit meiner Seele. Khair. Das ist alles haram. Dann bleibt die Sache, was die Leute heute sagen. Diese Nasheed zum Beispiel, was manche sagen, so zum Gebet aufrufen oder zum Beispiel über die Lage der Muslime und so weiter. Solange das ohne Musik ist und nicht die Art und Weise, wie Gesänge, wie Sänger und Sängerinnen und nicht übertreiben. Nicht jede Zeit. Und manche Leute, du siehst, weißt du, wenn er Koran hört, macht nicht. Wenn er ein Gesang hört oder Nasheed, dann fängt er an zu weinen und unsere Lage und so. Katastrophe. Der Koran, dein Herz reagiert nicht auf Koran. Dein Herz reagiert auf Gesang. Ein Sufi ging einmal an Leute, die Koran lesen, einfach vorbei. Dann kam er an Leute, die machen ho, ho, ho, ho und die singen. Sein Herz war ruhig. Der hat zu sich selber gesprochen. Er sagt, du bist Heuchler. Koran bewirkt nicht dein Herz und das bewirkt dein Herz. So, aufpassen. Langsam, manchmal nicht übertreiben. Aber leider heutzutage, weißt du, du siehst das heute im Internet, in YouTube zum Beispiel. Es gibt so viele Vorträge. Die erste Frage kommt, wie heißt dieser Ilahi, was im Hintergrund läuft? Wie heißt Nasheed, was im Hintergrund läuft? Möge Allah uns bewahren. Na. Allahu Alam. Mit dieser Sache, ich weiß nicht, der macht so. Das ist kein Musik mit Sicherheit. Ja? Aber Ich meine, du selber, angenommen jetzt, hier jemand macht Buch und so weiter und er will dir einen Vortrag über Islam halten, wirst du diese Person als ehrenhaft sehen? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wir sind auch manchmal im Auto und wir machen ein paar Gesänge, ja? Das ist kein Problem, wir machen auch ein paar Nashid, ein paar Gesänge und so weiter. Und manchmal auch vielleicht Gesang genommen. Also das heißt nicht, dass man jeden Tag macht. Wenn du auf der Reise bist, du machst das, kein Problem. Aber jetzt, du selber, du wirst das als vertrauenswürdiger sehen. Deshalb, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Aber wir sind in dieser Zeit, dass, naja, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Wenn man von einem Hund die Schnauze hört, ist dann der Hund kaputt. Wenn der Hund mit seiner Schnauze deinen Körper oder deine Klamotten berührt, es gibt bei den Gelehrten bezüglich Hund, es gibt bei den Gelehrten drei Aussagen. Manche sagen, alles von Hund ist Najas. Sein Fell, seine Schnauze, alles Najas. Andere sagen, alles von Hund ist Tahir. Rein. Und eine Aussage, sein Fell, Tahir, sein Speichel, Schnauze, Mund und sowas, Najas. Okay? Das ist die richtige Aussage, Wallahu ta'ala, ala alam, die dritte. Das sagen manche von Ahnaf, das sagen manche von Schafi'iyya. Und das ist die richtige Aussage. Schnauze, Speichel des Mundes von und der Nase von Hund ist unrein. Wenn er das berührt, dann musst du das waschen. Waschen. Die Stelle waschen. Wenn das in Teller oder in Glas oder in Geschirr das berührt, dann musst du das 7-mal waschen, 1-mal mit Erde. Okay? Aber wenn Fell, kein Problem. Du machst nur Fell weg und fertig. Wudu ist gültig. Dein Wudu ist gültig. Das hat damit nichts zu tun. Weil der Prophet ﷺ hat doch an seine, pass auf, der Prophet ﷺ hat doch an seinen Schuhe, unter seinen Schuhe hat er Unreinheit gehabt. Und er hat gebetet. Dann kam Jibril zu ihm und er hat ihm gesagt, du hast Unreinheit unter deinen Schuhe. Dann hat der Prophet ﷺ seine Schuhe im Gebet ausgezogen und links getan. Haben die Haber das getan? Die haben das sofort gemacht. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, die haben den Propheten sofort. Das ist Ittiba, das ist unsere Religion. Wäre das Gebet ungültig, weil Najasa dabei ist, dann sollte der Prophet nachholen. Deshalb ist kein Problem. Naam. Alaikum salam. Du darfst sowieso die Sunna-Gebete in der Moschee verrichten. Besser ist zu Hause. La taj'alu buyutakum kal maqabir. Das bedeutet, macht eure Häuser nicht so. Weil normalerweise auf dem Friedhof betest du. Nein. Sunna, Gebet ist Sunna. Das wird aber, wenn du. Aber die Frage ist, Allahu alam. Ich werde passen, wenn ich dir sage, dass ich eine Aussage von den Gelehrten kenne, die dir sagen, dass du die 12 Raka'a Sunna Abend machst. Mindestens die 2 Raka'a von früh können sie zu Hause beten. Und Witter kannst du auch zu Hause beten. Da bleibt nur, dann bleiben die anderen 8, werde ich sagen. Ja, dann schaffst du. Und diese 8 kannst du am Wochenende die 12 Raka beten, aber an anderen nicht. Wallahu alam. Naam. Nein, siebenmal mit Wasser und eine musst du mit Wasser und Erde machen, damit du dann dieser Staub wegspülst mit dem Wasser. Dass du tust eine Erde und Wasser zusammen und dann noch sechsmal, die sind insgesamt siebenmal. Allah yedik, wer hat von Tayammum gesprochen? Kollege, Sheikh, was ist los? Oder? Kollege, Sheikh? Allah yedik, die Sache war so, wenn der dich ableckt, den Hund, sowieso, wie soll er dich an Hand ablecken? Auf jeden Fall, falls das passiert, oder passieren würde, wenn du ihm den Hand gibst, dann wird er die Hand. Wenn, dann wäschst du nur die Hand und fertig. Ja. Egal. Erde, hauptsächlich Erde. Na. Wie befestige ich mein Herz am besten am Islam? Erstens, Wissen suchen. Zweitens, praktizieren. Drittens, Allah um Hilfe bitten. Allah bitten, dass wir Bittgebet machen. Viertens, Allah erwähnen. Fünftens, an Allah seine Schöpfung und denken. Sechstens, mit guten Leuten zusammenkommen. Und die Themen, die ihr bespricht, die sind wichtig für Herzen. An Tod denken, über Tod reden, Gräber besuchen. Verstorbene waschen. Zehnten. Die Pflichten in der Zeit zu verrichten, nicht immer nachher. Elften, Gebete in der Moschee, in Jama'a zu verrichten. Zwölften, Qiyam al-Layl. Dreizehnten, Koran lesen. Wenn du die machst, dann wirst du befestigt. Nein. Bricht. Nochmal. Eine dieser Fragen bricht die Berührung der Frau Wudu. Schau mal, Achi, diese Fragen, Jazakallah khairan, Barakallah fi. Diese Frage, die wird immer diskutiert unter den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen ja. Andere sagen nein. Andere sagen mit Schahwa, mit sozusagen Begierde. Andere sagen, wenn man etwas Sekret. Ha? Ja, ich will das Ausstoß, genau. Wir wollen ein bisschen. Ja. Alhamdulillah. Ach, schau mal. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Aisha geküsst und dann ist er gegangen. Der hat gebetet, ohne Wudu zu nehmen. Dann kann ich nicht mehr sagen, dass Berühren der Frau, auch wenn das Begierde ist, auch wenn das. Dass dies sozusagen Wudu ungültig macht. Okay? Der Prophet ﷺ hat gebetet, Aisha hat ihren Bein gemacht, der Prophet ﷺ hat sie wie gekniffen, berührt, dann hat sie ihren Bein zurückgezogen. Wäre Berühren der Frau im Gebet auch ein Grund, dass das Gebet ungültig ist, dann wäre das sozusagen ungültig geworden. Das können wir nicht sagen. Wudu bleibt, es gibt Lieben die ganze Zeit. Wenn man sagt, das ist eine spezifische Sache für den Propheten, dann kann man das nicht sagen. Deshalb bleibe ich bei dieser Ansicht. Das heißt, wenn jemand eine Frau berührt und da gibt es Produktion von transparenter Flüssigkeit, dann ist Wudu ungültig geworden. Sonst Wudu ist gültig, Barakallahu fik. Das heißt nicht aber, dass jede Frau, die dir die Hand drückt, dann gibst du ihr die Hand. Ja? Yes. Nein, ja. Aufpassen. Muss man die nicht gebetete bei den Leuten, die sagen, derjenige, der nicht gebetet ist, kein Muslim, dann sagen sie, du brauchst gar nicht nachzuholen, weil du neu den Islam angenommen hast. Bei den Leuten, die sagen, nein, du bist Muslim, es gibt dann bei Shafi'iyyah zum Beispiel, bei Ahnaf, die sagen, du musst diese Gebete nachholen. Das heißt, angenommen, du warst 13, Pubertätzeit, geschlechtreif. Bis 25, die sind 12 Jahre. 12 Jahre hast du sozusagen Schulden vom Gebet. Sagen mit jedem Gebet ein Gebet oder zwei Gebete, bis du die Schulden. Was ist der Beweis dafür? Es gibt keinen Beweis. Es gibt keinen Beweis. Deshalb, Barakallahu fikum, das bleibt dabei. Wenn man nicht gebetet hat, Reue gezeigt hat, dann sollte man viel zusätzliche Gebete beten, Nafila Gebete beten, und da braucht man nicht die Gebete nachzuholen. Weil normalerweise die Kuffar auch sollten beten, aber sie beten nicht, weil Tauhid bei ihnen falsch ist. Versteht ihr? Und selbst das kommt von hier, Barakallahu fik, Barakallahu fik. Das heißt, man macht viel Nafila Gebet, zusätzliches viel, da braucht man nicht mit jedem Gebet ein Gebet oder zwei Gebete nachzuholen. Wallahu a'lam. Nein. Sag mal, diese Sachen, die sind alle umstrittene Themen. Das bedeutet, wenn später ein Bruder kommt und der sitzt hier und der macht euch Unterricht und vielleicht stellt ihm die Frage, was sagst du dazu? Der wird vielleicht das Gegenteil von dem, was ich sage, sagen. Nee, damit ihr versteht. Weil diese Themen, die sind umstritten unter den Gelehrten des Islam. Nicht von heute, sondern zum Beispiel Berührung der Frau ist umstritten seit Sahaba. Radwanallah alayhim. Die Sahaba selber, die haben unterschiedliche Ansichten. Ibn Abbas sagt was, Ibn Mas'ud sagt was anderes. Blut. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Macht Blut Wudu ungültig? Nein. Es gibt eine Überlieferung von Aisha radhiyallahu anha, das ist gesagt, wenn man blutet, dann sollte man Wudu nehmen. Diese Überlieferung ist schwach. Angenommen, wäre diese Überlieferung authentisch, dann heißt das, Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, das ist besser, Wudu zu nehmen und nicht Pflicht. Deshalb, Blut macht nicht das Wudu ungültig. Wallahu a'lam. Ja, weiß ich, also deshalb sage ich dir, wenn man Blut hat, da ist Wudu gültig. Das Wudu ist nicht ungültig. Außer jetzt bei einer Frau, Periodenblut, das ist klar. Khair. Tadal. Bitte schön. Ja. Lieber meiden, wenn du aber unbedingt das haben willst und das gibt Spray mit Alkohol, sollst du nicht benutzen, außer bei Notwendigkeit. Aber Kaugummi, die Alkohole, die in Kaugummi sind, die sind mehrwertigen Alkohole. Und diese, die bringen nicht zur Trunkenheit. Das wird, die machen nicht betrunken. Deshalb ist kein Problem, dass man das benutzt. Verstehst du? Wie ich dir schon gesagt habe, etwas, wenn Alkohol in eine Sache ist, dann meiden, nicht annehmen. Das hängt davon ab, welche Art von Alkohol. Ist das ein mehrwertiges Alkohol? Ist das ein OH-Gruppe? Ist das ein Ethanol und so weiter? Dann darfst du nicht. Außer jetzt, dass du etwas machst, damit das weggeht. Zum Beispiel, das wird gekocht oder gebraten oder gesprüht in der Luft. Dann geht das weg und dann kann man das benutzen. Wenn du das in Medikamenten hast, sowieso nimmst du das nicht, weil das betrunken macht. Und wenn du keine andere Möglichkeit hast, keine Tabletten, gar nicht, dann machst du das so. Du holst so als heißes Wasser. Du tust das in Löffel und du tust diese Tropfen oder Sirup drinnen. Du lässt das ein bisschen, das wird, Barakallahu fikum, das dämpft und dann kannst du das trinken. Na, bei Notwendigkeit, nicht jetzt bei normalen Fall. Einige Brüder meinen zum Beispiel Brote, wo es diese E471, diese Monodiglyceride von Speisefettsäuren. Monodiglyceride? Pflanzliche Hebel. Und wenn tierisch, weiß man nicht, ob geladen oder nicht, oder? Wenn tierisch steht, meide das. Meistens steht nichts. Ja. Wenn tierisch steht, dann meide das. Meistens ist das von Schwein und von solchen Sachen. Wenn pflanzlich steht, dann kein Problem. Dicke Warnung. Herr Inshallah. Viele behaupten, dass Kinder zwischen den Gebetsreihen, die Gebetsreihen unterbrechen. Das wird dann auch abgegeben stehen. Beispielsweise, wenn ein Kind zwischen den Erwachsenen betet, dass sie sagen, leihe Schuss, tu das Kind nach hinten, in die hinteren Reihen. Was ist das? Wenn das Kind beten kann und der kann, der weiß, wie er Wudu macht und der weiß, wie er betet, dann kein Problem. Wenn das Kind aber wirklich so klein ist, der kann nicht Wudu nehmen, der weiß nicht, wie er betet, dann soll er nicht zwischen den Betenden bleiben. Ja. Das heißt auch irgendwo an der Seite von der Reihe ist. Ja, kein Problem, neben seinem Vater und sowas. Als sozusagen, meine, wenn der Platz sowieso kein Platz ist für eine Person, dann kann man das tun. Das hängt davon ab, Barakallahu fikum, es gab ein Kind, der Imam gemacht hat in der Zeit von Medina, 7, 8 Jahre alt, der macht Imam. Und als er Ruku gemacht hat, da hat man sein Aura angeschaut, weil er so arm war, seine Familie könnte ihm nicht was kaufen, dass er sich anzieht. Die Frauen haben von hinten dann gerufen, da haben gesagt, bedeckt die Aura von eurem Sohn. Wenn er Ruku' macht, dann sieht man alles. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es bewahren. Kein Problem, ein Kind darf auch das Gebet führen. Wenn er, sage ich jetzt, gut lesen kann und Koran wirklich und Gebet führen kann. Mindestens zu Hause, jetzt bei seiner Mutter, bei seinen Schwestern und so weiter. Doch. Doch. Ja, wenn der Mann Trottel ist, dann lass ihn. Was soll die sagen? Nein, in einem Fall schon. Die Frau darf das Gebet führen, wenn sie mit Frauen betet. Wenn die Frau mit Jamaa gewählt, machen der kein Problem. Na. Ich habe gesagt. Muss das sein, dass man den Nachbarn Der sagt, muss das sein, dass man den Platz ändert nach Fardgebet, wenn man Sunna beten will? Schaut mal, muss man den Platz wechseln, wenn nach dem Fardgebet, um Sunna zu beten? Nein, außer am Freitag. Am Freitag, wenn du nach Freitag Sunna beten willst, dann musst du entweder reden oder dich bewegen und Platz verlassen. Nur am Freitag. Weil das Hadith ist wegen Freitag. die Ulama, einige Ulama wie Schafi'iyya, die sagen, das verallgemeinern wir auf alle Gebete. Und deshalb sagen diese Ulama, sagen, wenn jemand gebetet hat, da sollte man nach dem Gebet einen Schritt oder zwei Schritte rechts, links, nach hinten, nach vorne gehen und dann Sunna-Gebet beten. Aber eigentlich, das Hadith ist nur mit Freitaggebet. Der Prophet Sallam sagte, nach dem Freitaggebet, wenn jemand von euch beten will, dann sollte er nicht beten, bis er was gesagt hat oder sein Platz von seinem Platz sich bewegt hat. Ja? Wallahi, die Hikma ist, dass man vielleicht mehr Ajr bekommt, weil sozusagen sich bewegt hat an dem Platz. Und der Hikma ist, dass man nicht immer einen Platz nimmt in der Moschee, dass er das sozusagen wie ein Kamel sozusagen, der nimmt sich einen Platz und der bleibt immer an diesem Platz. Und subhanallah, es gibt manche Leute, du gehst jedes Mal in die Moschee rein, dann siehst du immer an die gleiche Ecke. Das ist sein Platz, es ist bekannt. Und wenn jemand an seinem Platz sitzt, dann macht er ihm ein Problem. Das ist mein Platz. Sollte man nicht tun. Allahu a'lam, das ist. Ja. Du meinst im Gebet oder so? Nein, im Gebet. Natürlich. Aber wenn er Knieschmerzen hat oder Knieprobleme, wie bei mir zum Beispiel, wenn ich sitze, ich kann nicht immer so sitzen wie nach Sunna. Ich kann nicht Tawarruk machen und ich kann zum Beispiel nicht auch diese Iftirash machen. Das heißt, Iftirash und Tawarruk, die sind zwei Haltungen. Einmal, du machst dein Fuß, linken Fuß, unter den rechten Schienbein und du streckst deinen rechten Fuß so. Und das andere ist, du machst deinen linken Fuß hier und du sitzt auf den linken Fuß und du streckst deinen rechten. Wenn du nicht kannst oder wenn du, sag ich, Probleme mit Knien oder mit Füßen hast, dann kein Problem. Aber wenn du kannst, dann machst du. Nein, Gebet ist gültig. Weil diese Haltung von Sitzung, die sind alle empfehlenswert. Die sind keine Pflicht. Die sind keine Pflichthaltungen. Empfehlenswert. Aber du meinst nicht, dass du meinst, während Sujud. Nein, beim Sitzen ist kein Problem. Nein. Ja, wenn er nicht kann, dann sollte man ihm beibringen. Aber wenn er Probleme hat mit Knien und sowas, dann kein Problem. Wann ist Maghrib bei euch? Ja, keine Chance. Niqab. Siehst du Niqab als Pflicht oder als empfohlen? Okay. Pflicht. Okay. Wenn du sagst, Niqab ist Pflicht, dann darf nur der Vater, der Bruder, der Onkel, der Neffe, der Mann sie so sehen. Das wird die Maharim. Nur. Und die muslimischen Frauen natürlich. Sonst nicht. Da. Onkel von ihr, nicht von dir. Also meine Brüder auch. Du sagst doch, es ist Pflicht. Ja, ich meine jetzt, also ihre Brüder. Ja, ihre Brüder, ihre Onkel, ihre Neffen, ihr Vater, ihre Maharem, muslimischen Frauen. Und du, der Mann. Alles andere nicht. Wenn sie als empfohlen sieht, dann kann auch dein Bruder sie anschauen. Aber jetzt nicht anschauen, indem man guckt, ja, sie ist schön und so weiter. Aber, assalamu alaikum, alaikum salam, kein Problem. Meine Bitte, nicht die Sache, manche Leute, die übertreiben, der denkt, seine Frau, keiner darf sie, salam alaikum, keiner sieht sie, nicht so verkrampft sein, aufpassen, nein. ist kein Problem zum Beispiel. Das ist, guten Tag, normalerweise nach Sunna, die Frauen in Medina, die haben den Männern Salam gegeben. Und die Männer dann Frauen. Normalerweise. Aber heute machst du das zum Beispiel auf der Straße, sagst du an die Schwester Salam alaikum. Oder sie sagt dir Salam alaikum. Ah, bestimmt, will die. Aber normalerweise ist klar, meine, es gibt klare Beweise, barakallahu fikum, dass die Frauen Salam gegeben haben und die Männer Salam gegeben haben. Ich meine, ihr könnt das in Sahih al-Adab al-Mufrad, sehen bei al-Bukhari, der hat die alle erwähnt. No. Aber ist empfohlen besser. Na. No. Schirk. Auf einmal Schirk. Ist eine islamische Partei Schirk? Ulak Allah, ich schwört und ich schwört. Du schwörst sowieso. Hast du Ausweis? Hast du unterschrieben bei Ausweis? Okay. Weil komischerweise, dass einige Leute sagen, wenn du einen Rechtsanwalt nimmst, dann bist du, hast du Schirk begangen. Oder wenn du zum Gericht gehst, dann hast du Schirk begangen. Das stimmt nicht. Wer sagt sowas? Möge Allah uns bewahren. Das ist diese enge Art Verständnis, was man hat. Da versteht man nicht. Es gibt Unterschied dazwischen, dass du dein Recht verlangst, auch wenn ein Kafir dir dein Recht holt. Und es gibt Unterschied, dass du Unrecht verlangst und du benutzt den Kafir, damit er dir hilft bei Ungerechtigkeit. Da müssen wir detailliert diese Sache sehen. Natürlich, barakallahu fikum, in unserer Religion prinzipiell sollte man den Islam und die Muslime nicht trennen, indem man Parteien gründet und so weiter. Weil wenn er Partei hat und er Partei hat und er Partei hat und er ist gegen den und er ist gegen den, wo haben wir die Einheit dann? Haben wir Spaltung? Die Muslime müssen alle eine Partei sein. Nur eine. Ala inna hizballahi humu al-ghalibun. Nicht Hizballat von Libanon, aufpassen. Die Partei Allah subhanahu wa ta'ala sind die Siegerreichen. Nicht die Partei Allah von Partei Lat von Südlibanon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aber Hezbollah, das sind die Leute, die an Allah festhalten, an Koran festhalten und so weiter. Das ist prinzipiell, wir haben, dass man sozusagen für Allah subhanahu wa ta'ala sich verbündet und dass man für Allah subhanahu wa ta'ala etwas tut. Aber dass wir die Religion spalten und Partei machen, dann nicht. Außer jetzt, dass wir eine Notwendigkeit haben. Eine Notwendigkeit. Ich bin auch kein Freund von Wahlen. Ganz ehrlich. Ich bin kein Freund von Wahlen. Und sowieso, ich meine hier in Deutschland, ob du CDU wählst, das ist das gleiche wie NPD. Und ob du Grünen wählst, das ist das gleiche wie Linke und wie den und den und den. Alles ist, die Suppe ist das gleiche. Die sind alle gegen uns. Klar. Das wissen wir schon. Aber Hananeka ba'du sharr ahwanu min ba'd. Das bedeutet, es gibt ein Scherr so viel und es gibt ein Scherr so viel. Was nehmen wir, wenn wir gezwungen sind? Lieber diesen wenigen Scherr als diesen großen Scherr. Und immer haben die Gelehrten des Islam gesagt, bei Notwendigkeit ist anders bei normalen Fall. Barakallahu fikum, sagt Allahim. Deshalb sagt Allahim, barakallahu fikum, aufpassen. Aufpassen. Erstmal, wir müssen die Lage so sehen. Schau mal. Der Prophet, als er auswanderte, wer war der Mann, der Prophet von Mekka rausgenommen hat und der hat ihm den Weg gezeigt bis zu Medina? Ein Jude. Abdullah ibn Uraiqt. Okay? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Diyya, das bedeutet, Diyya ist Blutgeld zahlen wollte und er hat nicht. Von wem hat er Geld geholt? Von den Juden. Der hat bei ihnen sozusagen Geld ausgeliehen, damit er die Diyya gibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Ghazwat al-Khandaq, in Khandaq, im Tunnel. Der hat von hinten mit Juden Vertrag gemacht, dass sie ihn von hinten schützen. Verstehst du? Das wird, ich kann nicht sagen, aber einmal kam ein Muschrik, der hat ihm gesagt, oh Mohammed, ich bin gekommen, ich werde für euch kämpfen. Der hat ihm gesagt, okay, geh, wir brauchen keine Hilfe von einem Muschrik. Der Prophet ﷺ hat einmal Geschenk von einem, von Kuffar angenommen. Einmal kam ein Muschrik, der hat ihm Geschenk gegeben, der hat ihm gesagt, nein, ich nehme kein Geschenk von einem Muschrik. Wie verstehen wir die Sachen dann? Ich wollte damit nur euch was erklären. Das wird, es gibt bestimmte Situationen, die brauchen von uns diese Regelung, Notwendigkeit. Es gibt Situationen, wir sind Haja. Haja ist nicht wie Notwendigkeit. Notwendigkeit ist vielleicht einmal. Aber Haja, das ist jeden Tag. Wie zum Beispiel jetzt Krankenversicherung. Ich kann dir nicht sagen, mach keine Krankenversicherung. Weil wenn du krank wirst und du kommst hier, wer wird dir helfen sowieso? Da sagt man, ich vertraue auf Allah. Ja, wir vertrauen alle auf Allah, subhanahu wa ta'ala, inshallah. Aber es gibt bestimmte Gründe und bestimmte Mittel, da musste man die ausschöpfen. Ihr müsst zum Beispiel in bestimmten Ländern, wenn bestimmte Parteien gewinnen, dann werden sie anfangen, die Muslime zu schlachten. Und wir wissen das. Wir können nicht zulassen, dass man sagt, ja, lass sie, egal. Es geht nicht egal. Morgen, ich habe kein Problem, ich vertraue auf Allah. Wenn die Sache so wäre, dann warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Hijra gemacht? Warum wandert er aus? Warum hat er das im Geheim gemacht, sallallahu alaihi wa sallam? Warum hat er sich versteckt in Ghar Thawr? Warum hat er die ganze gemacht? Wenn man sagt, Allah hat ihm versprochen, ich werde dich schützen, keiner wird dich töten können. Und trotzdem hat er die Gründe und die Mittel ausgeschöpft. Deshalb, wie ich dir schon gesagt habe, ich bin nicht Freund, aber wenn einige Gelehrte oder einige, sage ich jetzt, Duat oder Muslime sehen, dass sie Maslaha haben, dass sie sozusagen wirklich, dass die Interesse der Muslime in einem Fall so ist, die tragen die Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ich selber, ich werde nicht gegen meine Brüder hetzen oder zum Beispiel, ich werde nicht sie als schlecht darstellen, wenn sie auch diese Aussage treffen, dass sie sagen, wir bilden eine Partei und wir werden zum Beispiel auch in Wahlen gehen, weil das für uns Notwendigkeit ist. Leute, keiner von diesen Leuten sagt, dass er sozusagen, dass er das findet super und gut und schön, sondern die sagen, das ist eine Notwendigkeit, das ist ein Mittel. So, wir müssen das unterscheiden, barakallahu fikum. Es gibt großen Unterschied zwischen dem und dem. Ich habe nochmal gesagt, nicht, dass man denkt, ich bin kein Freund von Wahlen und so weiter. Weil bei mir das, sowieso wir sehen das heutzutage. Meine, sag mir, was ist der Unterschied jetzt zwischen der Regierung, die wir in Deutschland haben, und zwischen vorheriger Regierung und vorheriger und vorheriger und vorheriger? Das wird jeden Tag schlimmer für uns Muslime. Aber was kannst du machen? Was kannst du machen? Sollen wir so gucken, bis sie die Moscheen zuschließen und bis sie die Muslime einen nach dem anderen schlachten? Und sowieso jetzt, das hat gezeigt, durch diese Hetze wegen dieser Koranverteilung, das hat gezeigt, wie diese Leute, wal-iyadu billah, von Hass gegen den Islam haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Also die Alarm, barakallahu fikum, wirklich, das ist ein Alarm für uns alle. Wisst ihr, was CDU sagt, ein Politiker von CDU? Der sagt, Koran fördert Terrorismus und diese Aktion ist, um Terroristen zu werben. So sagt er. Ja? Und der andere sagt, die Muslime, die sind herzlich willkommen, wenn sie den Islam so leben, wie das mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist. Was bedeutet das? Aber manche von Muslimen, die denken nicht. Von Anfang an, von vorne an, der kommt zu dir und der will mit dir reden, der sieht dich als Terrorist, gegen Grundgesetz, gegen sein Land, der sieht sich als Menschen 10. Klasse und dann sagt er, komm, ich gebe dir deine Rechte. Nein, danke. Danke. Wisst ihr, was diese Leute mit uns machen? Du hast diese Flasche in der Hand, weißt du? Ich nehme das von dir weg, ich mache so und dann sage ich dir, jetzt nimmst du die Flasche wieder. Was habe ich dir gemacht? Nein, nein, lieber lass unsere Flasche hier und wir wollen nicht. Ach, das ist die Sache. Man geht zu einem Gipfel und von Anfang an man sagt, ihr seid Muslime Terroristen und ihr seid Muslime Verbrecher. Und ihr seid Leute, die gegen die Frauen hetzen und die Frauen schlagen. Und dann sagt man, naja, wir, da geht man dahin. Das bedeutet, wir sind schon, die haben uns schon verurteilt, bevor wir gegangen sind. Abgestempelt schon. Und da sagt man, ja, wir diskutieren. Mit wem willst du diskutieren? Mit wem? Mit einem, der sagt dir, der Koran ist Gewaltbuch und der ruft zu Terrorismus. Du willst diskutieren mit einer Person, die sowas sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aber jeder muss für sich selber entscheiden. Deshalb am Ende ist es das Gleiche, Achi. Ich sage, der richtige Weg für uns Muslime ist der Weg der Da'wah. Dass wir auf dem Weg der Da'wah bleiben. Und wenn einige Brüder, einige Ulama, einige Gelehrten sagen, die finden in solchen Themen etwas Positives für die Muslime, die sollen das machen, die tragen die Lasten am letzten Tag. Ich kann nicht dagegen stehen und mein Interesse ist, dass die Muslime nach vorne kommen. Und wenn wir die Möglichkeit bekommen, dass wir weiter Da'wah machen können, weiter Freiheit bekommen, dann begrüßen wir. Aber wie wird das? Allahu a'lam. Darf der Mann im Handy einer Frau spionieren, obwohl dort Dinge von anderen Schwestern stehen könnten. Mit der Begründung, dass er die Verantwortung mit seiner Frau hat? Nein, er darf Handy von deiner Frau nicht spionieren. Ich frage die Frage anders. Darf eine Frau das Handy von ihrem Mann spionieren? In der Begründung, vielleicht chattet er mit anderen Frauen? Sagt, nein, wieso macht das? Ja, wieso darf er ihr Handy kontrollieren? Versteht ihr? Möge Allah uns bewahren. Wenn man von Schia am Tag vor Ashura Essen bekommt, was soll man damit machen? Darf man es essen? Wenn du Hunger hast, pass auf, wenn du Hunger hast und es gibt kein Fleisch dabei, was für Al-Hussein geschlachtet worden ist, dann Bismillah und ess. Ja, aber wenn das Fleisch ist im Namen von Al-Hussein, du darfst nicht. Außer, dass du großen Hunger hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so نحن أكلنا في دوسلدورف منفوخين نفخة خير إن شاء الله نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ماذا الله سبحانه وتعالى فنيا فنوش أني من لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول أنا جبست أنا من تنت Morgen, inshallah, treffen wir uns ab 19 Uhr zum Koranunterricht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.